Als sich der Regierungssprecher um 11:30 in der Bundespressekonferenz äußerte, wurde schon seit Stunden heftig gestritten. Bundesregierung will sich von Armenier-Resolution distanzieren. Mit dieser Meldung sorgte Spiegel Online am frühen Morgen für Aufregung und vor allem in den Reihen der Opposition für Empörung. Von einem Kotau vor Ankara war schnell die Rede. Hier der grüne Abgeordnete Konstantin von Notz im Deutschlandfunk. Dass jetzt die Bundesregierung, Frau Merkel, auch Herr Steinmeier, die ja schon im Vorfeld dieser Resolution sich sehr ambivalent verhalten haben, sich da jetzt aus dem Staub machen wollen, das relativieren wollen, das halte ich für einen ungeheuren Vorgang. Und das wird sicherlich Diskussionen im Deutschen Bundestag nach sich ziehen. Selbst Kabinettsmitglieder reagierten schnell. Hier Familienministerin Manuela Schwesig, SPD, zu N24. Auch wenn ich nicht Abgeordnete des Deutschen Bundestages bin, stehe ich aber als Mitglied der Bundesregierung hinter diesem Beschluss. Und da sollte niemand aus der Bundesregierung wackeln. Die türkische Regierung ist höchst verärgert über die Völkermordresolution des Deutschen Bundestags. Das Besuchsverbot für deutsche Parlamentarier bei Bundeswehrsoldaten in İncirlik ist eine klare Antwort aus Ankara. Sie ist gleichzeitig und gleichermaßen inakzeptabel für Bundesregierung und Bundestag. Doch Regierungssprecher Steffen Seibert stellte am Mittag klar: Da wird fälschlich behauptet, die Bundesregierung wolle sich von der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags distanzieren. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Es stehe der Bundesregierung nicht zu, sich in die Zuständigkeiten eines anderen Verfassungsorgans einzumischen. Es stimme aber auch, dass die Resolution rechtlich nicht bindend sei. In der Tat hat das Wort Völkermord rechtlich eine ganz bestimmte Legaldefinition. Und dies wird von den zuständigen Gerichten ausgelegt und festgestellt. Rechtlich nicht bindend. Der Bundesaußenminister hob das heute auch noch einmal hervor. Für Kritiker wurde dieser Satz heute etwas zu häufig betont. Offensichtlich suche Angela Merkel nach einem Weg, die Verstimmungen mit Ankara aus dem Weg zu räumen, so Grünen-Chef Cem Özdemir, einer der Verfasser der Armenier-Resolution. Özdemir weiter: Diese Resolution ist nicht Verfügungsmasse der Bundesregierung. Die Bundesregierung kann über diese Resolution nicht verhandeln, auch nicht mit Herrn Erdogan, bis ein Beschluss des Deutschen Bundestages, damit eines Verfassungsorgans, dieser Beschluss gilt. Die Linkspartei sieht hier klar ein kalkuliertes Manöver der Bundesregierung. Zur Erklärung Seiberts twitterte der Vorsitzende Bernd Rixinger: Die Distanzierung von der Distanzierung macht die Aktion noch schäbiger. Ein ungeheuerlicher Skandal, meinte Gregor Gysi. Für die SPD erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich: Präsident Erdogan behauptet, dass die Bundeskanzlerin ihm versprochen habe, den Antrag überhaupt zu verhindern. Das Ganze ist also in erster Linie ein Problem der Bundeskanzlerin. Gelassen zeigte sich indes der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder. Es gebe keine Distanzierung, verwies Kauder auf die Erklärung des Regierungssprechers. Zumal Sie, die Bundeskanzlerin, in der Sitzung der Bundestagsfraktion für diesen Armenien-Antrag höchstpersönlich gestimmt hat. Damit, meine ich, ist alles zu diesem Komplex erklärt. Nach der Darstellung von Spiegel Online erfüllte die Bundesregierung mit dem öffentlichen Verweis auf die rechtliche Unverbindlichkeit der Resolution ihren Teil einer Verabredung nach Gesprächen von Staatssekretär Markus Ederer in Ankara. Man wird sehen, ob deutsche Parlamentarier in Kürze wieder nach İncirlik reisen dürfen.